Der König und die Königin der Herzen saßen auf ihrem Thron, als sie ankamen, und eine große Menge war um sie versammelt. Allerlei kleine Vögel und Tiere, außerdem das ganze Kartenspiel. Der Bube stand vor ihnen in Ketten, einen Soldaten an jeder Seite, um ihn zu bewachen. Dicht bei dem König befand sich das weiße Kaninchen, eine Trompete in der Hand, in der anderen eine Pergamentrolle. Im Mittelpunkte des Gerichtshofes stand ein Tisch mit einer Schüssel voll Törtchen. Sie sahen so appetitlich aus, dass der bloße Anblick Alice ganz hungrig darauf machte. Ich wünschte, sie machten schnell mit dem Verhör und reichten die Erfrischungen herum. Aber dazu schien wenig Aussicht zu sein, so dass sie anfing, alles genau in Augenschein zu nehmen, um sich die Zeit zu vertreiben. Alice war noch nie in einem Gerichtshof gewesen, aber sie hatte in ihren Büchern davon gelesen und bildete sich was darauf ein, dass sie alles, was sie dort sah, beim Namen zu nennen wusste. »Das ist der Richter«, sagte sie sich, wegen seiner großen Perücke. Der Richter war übrigens der König, und er trug die Krone über der Perücke. Es sah nicht aus, als sei es sehr bequem, und auch stand es ihm nicht gut. »Und jene 12 kleinen Tiere da sind vermutlich die Geschworenen«, dachte Alice. Sie wiederholte dieses Wort 2 bis 3 Mal für sich, weil sie so stolz darauf war, denn sie glaubte, und das mit Recht, dass wenig kleine Mädchen ihres Alters überhaupt etwas von diesen Sachen wissen würden. Die 12 Geschworenen schrieben alle sehr eifrig auf Schiefertafeln. »Was tun sie?«, fragte Alice den Greifen ins Ohr. »Sie können ja noch nichts aufzuschreiben haben, ehe das Verhör beginnt.« »Sie schreiben ihre Namen auf«, sagte der Greif ins Ohr, »weil sie Angst haben, sie zu vergessen, ehe das Verhör zu Ende ist.« »Dumme Dinger«, fing Alice entrüstet ganz laut an, aber sie hielt augenblicklich inne, denn das weiße Kaninchen rief aus, »Ohr im Saal!« Und der König setzte seine Brille auf und blickte spähend umher, um zu sehen, wer da gesprochen habe. Alice konnte ganz deutlich sehen, dass alle Geschworenen dumme Dinger auf ihre Tafeln schrieben. Und sie merkte auch, dass einer von ihnen nicht wusste, wie es geschrieben wird und seinen Nachbar fragen musste. »Die Tafeln werden in einem schönen Zustand sein, wenn das Verhör vorüber ist«, dachte Alice. Einer der Geschworenen hatte einen Griffel, der quietschte. Das konnte Alice nicht aushalten. Deshalb ging sie auf die andere Seite des Saales, trat dicht hinter ihn und fand sehr bald eine Gelegenheit, den Griffel wegzunehmen. Sie hatte es so schnell getan, dass der arme kleine Geschworene, es war Wabbel, überhaupt nicht begreifen konnte, wo sein Griffel hingekommen war. Nachdem er ihn also überall gesucht hatte, musste er mit einem Finger schreiben, und das war von sehr geringem Nutzen, da er keine Spuren auf der Tafel zurückließ. »Herold, verließ die Anklage«, sagte der König. Da blies das weiße Kaninchen 3 Mal in die Trompete, entfaltete darauf die Pergamentrolle und las wie folgt. »Erzkönigin Bugtörtchen viele, Juchaisasa Juche, Herzbube kam und nahm sie fort. Wo sind sie nun, o weh?« »Gebt euer Urteil ab«, sprach der König zu den Geschworenen. Noch nicht«, unterbrach ihn das Kaninchen schnell. »Da kommt erst noch vielerlei.« »Lasst den ersten Zeugen eintreten«, sagte der König, worauf das Kaninchen 3 Mal in die Trompete blies und rief, »Erster Zeuge!« Der erste Zeuge war der Hutmacher. Er kam herein, eine Tasse in der Hand und in der anderen ein Stück Butterbrot haltend. »Ich bitte um Verzeihung, Euer Majestät, dass ich das mitbringe, aber ich war nicht ganz fertig mit meinem Tee, als nach mir geschickt wurde.« »Du hättest aber damit fertig sein sollen«, sagte der König. »Wann hast du damit angefangen?« Der Hutmacher sah den Faselhasen an, der ihm in den Gerichtssaal gefolgt war, Arm in Arm mit dem Murmeltier. »14. März, glaube ich, war es«, sagte er. 15. sagte der Faselhase. 16. fügte das Murmeltier hinzu. »Nehmt das zu Protokoll«, sagte der König zu den Geschworenen, und die Geschworenen schrieben eifrig die 3 Daten auf ihre Tafeln, addierten sie dann und rechneten die Summe in Groschen und Pfennige um. Nimm deinen Hut ab, sagte der König zum Hutmacher. Er ist nicht meiner, sagte der Hutmacher. Gestohlen, rief der König den Geschworenen zu, welche sogleich die Tatsache notierten. Ich verkaufe die Hüte, fügte der Hutmacher als Erklärung hinzu. Ich habe keinen eigenen, ich bin ein Hutmacher. Da setzte sich die Königin die Brille auf und fing an, den Hutmacher scharf zu beobachten, was ihn sehr blass und unruhig machte. »Mach du deine Aussage«, sprach der König, »und sei nicht ängstlich, oder ich lasse dich auf der Stelle hängen.« Dies beruhigte den Zeugen augenscheinlich nicht. Er trat abwechselnd auf dem linken und rechten Fuß, sah die Königin mit großem Unbehagen an und in seiner Befangenheit biss er ein großes Stück aus seiner Teetasse statt aus seinem Butterbrot. Gerade in diesem Augenblick spürte Alice eine seltsame Empfindung, die sie sich durchaus nicht erklären konnte, bis sie endlich merkte, was es war. Sie fing wieder an zu wachsen. Und sie wollte sogleich aufstehen und den Gerichtshof verlassen, aber nach weiterer Überlegung beschloss sie zu bleiben, wo sie war, solange sie Platz genug hatte. »Du musst wirklich nicht so drängeln«, sagte das Murmeltier, das neben ihr saß. »Ich kann kaum atmen.« »Ich kann nicht dafür«, sagte Alice bescheiden. »Ich wachse.« »Du hast kein Recht dazu, hier zu wachsen«, sagte das Murmeltier. »Red nicht solchen Unsinn«, sagte Alice frech. »Du weißt recht gut, dass du auch wächst.« »Ja, aber ich wachse in vernünftigem Maßstab«, sagte das Murmeltier, »nicht auf so lächerliche Art.« Dabei stand es verdrießlich auf und ging an die andere Seite des Saales. Die ganze Zeit über hatte die Königin unablässig den Hutmacher angestarrt. Und gerade als das Murmeltier durch den Saal ging, sprach sie zu einem der Gerichtsbeamten, »Bring mir die Liste der Sänger des letzten Konzerts!« Worauf der unglückliche Hutmacher so zitterte, dass ihm beide Schuhe von den Füßen fielen. »Mach deine Aussage!« wiederholte der König ärgerlich, »oder ich werde dich hinrichten lassen, ob du nun Angst hast oder nicht.« »Ich bin ein armer Mann, Eure Majestät«, begann der Hutmacher mit zitternder Stimme, »und ich hatte eben erst meinen Tee angefangen, nicht länger als eine Woche ungefähr, und da die Butterbrote so dünn wurden und es Teller und Töpfe in den Tee schneite.« »Teller und Töpfe, was?« fragte der König. »Es fing mit dem Tee an«, erwiderte der Hutmacher. »Natürlich fangen Teller und Töpfe mit einem Tee an. Hältst du mich für einen Esel? Rede weiter.« »Ich bin ein armer Mann«, fuhr der Hutmacher fort, »und seitdem schneite alles. Der Faselhase sagte nur, »Nein, ich hab's nicht gesagt«, unterbrach ihn der Faselhase schnell. »Du hast's wohl gesagt«, rief der Hutmacher. »Ich leugne es«, sagte der Faselhase. »Er leugnet es«, sagte der König. »Lass den Teil der Aussage weg.« »Gut, auf jeden Fall hat's das Murmeltier gesagt«, fuhr der Hutmacher fort, indem er sich ängstlich umsah, ob es auch leugnen würde. Aber das Murmeltier leugnete nichts, denn es war fest eingeschlafen. »Dann«, sprach der Hutmacher weiter, »schnitt ich noch etwas Butterbrot.« »Aber was hat das Murmeltier gesagt?« fragte einer der Geschworenen. »Das ist mir ganz entfallen«, sagte der Hutmacher. »Aber es muss dir wieder einfallen«, sagte der König, »sonst lasse ich dich köpfen.« Der unglückliche Hutmacher ließ Tasse und Butterbrot fallen und ließ sich auf ein Knie nieder. »Ich bin ein armseliger Mann, Euer Majestät«, fing er an. »Du bist ein sehr armseliger Redner«, sagte der König. Hier klatschte eins der Meerschweinchen Beifall, was sofort von den Gerichtsdienern unterdrückt wurde. Da dies ein etwas schweres Wort ist, so will ich beschreiben, wie es gemacht wurde. Sie hatten einen großen Leinwandsack bei der Hand mit Schnüren zum Zusammenziehen. Da hinein wurde das Meerschweinchen gesteckt, den Kopf nach unten, und dann setzten sie sich darauf. »Es ist gut, dass ich das gesehen habe«, dachte Alice. »Ich habe so oft in der Zeitung am Ende eines Verhörs gelesen, das Publikum fing an, Beifall zu klatschen, was aber sofort von den Gerichtsdienern unterdrückt wurde. und ich konnte bis jetzt nie verstehen, was es bedeutete. »Wenn dies alles ist, was du zu sagen hast, so kannst du abtreten«, fuhr der König fort. »Ich kann nichts mehr abtreten«, sagte der Hutmacher, »ich stehe so schon auf den Strümpfen.« »Dann kannst du abwarten, bis du wieder gefragt wirst«, erwiderte der König. Hier klatschte das zweite Meerschweinchen und wurde unterdrückt. »Ha, nun sind die Meerschweinchen still«, dachte Alice, »nun wird es besser vorwärts gehen.« »Ich möchte lieber zu meinem Tee zurückgehen«, sagte der Hutmacher mit einem ängstlichen Blick auf die Königin, welche die Liste der Sänger durchlas. »Du kannst gehen«, sagte der König, worauf der Hutmacher eilig den Gerichtssaal verließ, ohne sich die Zeit zu nehmen, seine Schuhe anzuziehen. »Und draußen schneidet ihm doch den Kopf ab«, fügte die Königin zu einem der Beamten gewandt hinzu, aber der Hutmacher war nicht mehr zu sehen, als der Beamte die Tür erreichte. »Ruft den nächsten Zeugen«, sagte der König. Der nächste Zeuge war die Köchin der Herzogin. Sie trug die Pfefferbüchse in der Hand und Alice erriet, schon ehe sie in den Saal trat, wer es sei, weil alle Leute in der Nähe der Tür mit einem Mal anfingen zu niesen. »Mach deine Aussage«, sagte der König. »Nee«, antwortete die Köchin. Der König sah ängstlich das weiße Kaninchen an, welches leise sprach. »Ihre Majestät müssen diesen Zeugen in ein Kreuzverhör nehmen.« »Wohl, wenn ich muss, muss ich«, sagte der König trübsinnig und nachdem er die Arme gekreuzt und die Augenbrauen so fest zusammengezogen hatte, dass seine Augen kaum mehr zu sehen waren, sagte er mit tiefer Stimme, »Woraus macht man Törtchen?« »Pfeffer hauptsächlich«, sagte die Köchin. »Sirup«, sagte eine schläfrige Stimme hinter ihr. »Nehm dieses Murmeltier fest«, heulte die Königin. »Köpf dieses Murmeltier, schaff dieses Murmeltier aus dem Saal, unterdrückt es, kneift es, schneidet ihm den Bart ab.« Einige Minuten lang war das ganze Gericht in Bewegung, um das Murmeltier fortzuschaffen, und als endlich alle wieder zur Ruhe gekommen waren, war die Köchin verschwunden. »Schadet nichts«, sagte der König und sah aus, als falle ihm ein Stein vom Herzen. »Ruft den nächsten Zeugen.« Und zu der Königin gewandt, fügte er leise hinzu, »Wirklich, meine Liebe, du musst das nächste Kreuzverhör übernehmen. Meine Arme sind schon ganz lahm.« Alice beobachtete das weiße Kaninchen, das die Liste durchsuchte, da sie sehr neugierig war, wer wohl der nächste Zeuge sein würde. »Denn sie haben noch nicht viele Beweise«, sagte sie sich. Stellt euch ihre Überraschung vor, als das weiße Kaninchen mit seiner lautesten Stimme vorlas, »Alice!« Zwölftes Kapitel. Alice ist die Klügste. »Hier«, rief Alice in der augenblicklichen Aufregung ganz vergessend, wie sehr sie die letzten Minuten gewachsen war. Sie sprang in solcher Eile auf, dass sie mit ihrem Rock das Pult vor sich umstieß, so dass alle Geschworenen auf die Köpfe der darunter sitzenden Versammlung fielen. Da lagen sie hilflos umher und erinnerten sie sehr an ein Glas mit Goldfischen, das sie die Woche vorher aus Versehen umgestoßen hatte. »Oh, ich bitte um Verzeihung«, rief sie sehr bestürzt und fing an, sie so schnell wie möglich aufzunehmen, denn der Unfall mit den Goldfischen war ihr noch gut im Gedächtnis und sie hatte eine ungefähre Vorstellung, dass sie gleich gesammelt und wieder in ihr Pult gesetzt werden müssten, sonst würden sie sterben. »Das Verhör kann nicht fortgesetzt werden«, sagte der König sehr ernst, »bis alle Geschworenen wieder an ihrem rechten Platze sind.« »Alle«, wiederholte er mit großem Nachdruck und sah dabei Alice fest an. Alice sah sich nach dem Pult um und bemerkte, dass sie in der Eile die Eidechse kopfunter hineingestellt hatte und das arme kleine Ding bewegte den Schwanz trübselig hin und her, da es sich übrigens nicht rühren konnte. Sie zog es schnell wieder heraus und stellte es richtig hinein. Es hat zwar nichts zu bedeuten, sagte sie sich, ich glaube, es würde für das Verhör ganz ebenso nützlich sein, kopfüber wie kopfunter. Sobald sich die Geschworenen etwas von dem Schreck erholt hatten, umgeworfen worden zu sein, und nachdem ihre Tafeln und Griffel gefunden und ihnen zurückgegeben worden waren, machten sie sich eifrig daran, die Geschichte ihres Unfalles aufzuschreiben. Alle, außer der Eidechse, welche zu angegriffen war, um etwas zu tun. Sie saß nur mit offenem Maul da und starrte die Saaldecke an. »Was weißt du von dieser Angelegenheit?« fragte der König Alice. »Nichts«, sagte Alice. »Durchaus nichts«, drang der König in sie. »Durchaus nichts«, sagte Alice. »Das ist sehr wichtig«, sagte der König, indem er sich an die Geschworenen wandte. Sie wollten dies eben auf ihre Tafeln schreiben, als das weiße Kaninchen ihn unterbrach. »Unwichtig«, meinten Eure Majestät natürlich, sagte es in sehr ehrfurchtsvollem Ton, wobei es ihn aber mit Stirnrunzeln und verdrießlichem Gesichte ansah. »Unwichtig natürlich, meinte ich«, bestätigte der König eilig und fuhr mit halblauter Stimme fort, »wichtig, unwichtig, unwichtig, wichtig«, als ob er versuchte, welches Wort am besten klänge. Einige der Geschworenen schrieben auf »wichtig« und einige »unwichtig«. Alice konnte dies sehen, da sie nah genug war, um ihre Tafeln zu überblicken. »Aber es kommt nicht das Geringste darauf an«, dachte sie. In diesem Augenblick rief der König, der eifrig in seinem Notizbuch geschrieben hatte, plötzlich aus »Still« und las dann aus seinem Buch vor. 42. Gesetz. Alle Personen, die mehr als eine Meile hoch sind, haben den Gerichtshof zu verlassen. Alle sahen Alice an. »Ich bin keine Meile groß«, sagte Alice. »Das bist du wohl«, sagte der König. »Beinahe 2 Meilen groß«, fügte die Königin hinzu. »Auf jeden Fall werde ich nicht fortgehen«, sagte Alice. »Übrigens ist das kein richtiges Gesetz. Sie haben es sich eben erst ausgedacht.« »Es ist das älteste Gesetz in dem Buch«, sagte der König. »Dann müsste es Nummer 1 sein«, sagte Alice. Der König erbleichte und machte sein Notizbuch schnell zu. »Gebt euer Urteil ab«, sagte er leise und mit zitternder Stimme zu den Geschworenen. »Euer Majestät, es sind noch mehr Beweise aufzunehmen«, sagte das weiße Kaninchen, indem es eilig aufsprang. »Dieses Papier ist soeben gefunden worden.« »Was enthält es?«, fragte die Königin. »Ich habe es noch nicht geöffnet«, sagte das weiße Kaninchen, »aber es scheint ein Brief von dem Gefangenen an jemanden zu sein.« »Ja, das wird es wohl sein«, sagte der König, »wenn es nicht an niemand ist, was, wie bekannt, nicht oft vorkommt.« »An wen ist es adressiert?«, fragte einer der Geschworenen. »Es ist gar nicht adressiert. Überhaupt steht auf der Außenseite gar nichts.« Es faltete bei diesen Worten das Papier auseinander und sprach weiter. »Es ist übrigens gar kein Brief. Es sind Verse.« »Sind Sie in der Handschrift des Gefangenen?«, fragte ein anderer Geschworener. »Nein, das sind Sie nicht«, sagte das weiße Kaninchen. »Und das ist das Merkwürdigste dabei.« Die Geschworenen sahen alle ganz verdutzt aus. »Er muss die Handschrift eines anderen nachgeahmt haben«, sagte der König. Die Gesichter der Geschworenen klärten sich auf. »Bitte, Euer Majestät«, sagte der Bube, »ich habe es nicht geschrieben, und niemand kann beweisen, dass ich es geschrieben habe. Es ist keine Unterschrift darunter.« »Wenn du es nicht unterschrieben hast«, sagte der König, »so macht das die Sache nur schlimmer. Du musst schlechte Absichten dabei gehabt haben, sonst hättest du wie ein ehrlicher Mann deinen Namen darunter gesetzt.« Hierauf folgte allgemeines Beifallklatschen. Es war der erste wirklich kluge Ausspruch, den der König an dem Tag getan hatte. »Das beweist seine Schuld«, sagte die Königin. »Es beweist gar nichts«, sagte Alice. »Ihr wisst ja noch nicht einmal, worüber die Verse sind.« »Lies sie«, sagte der König. Das weiße Kaninchen setzte seine Brille auf. »O befehlen Eure Majestät, dass ich anfangen soll?«, fragte es. »Fange beim Anfang«, an«, sagte der König ernsthaft, »und lies, bis du ans Ende kommst, dann halte an.« Dies waren die Verse, welche das weiße Kaninchen vorlas. »Ich höre ja, du warst bei ihr und dass er mir es gönnt. Sie sprach, sie hielte viel von mir, wenn ich nur schwimmen könnt. Er schrieb an sie, ich ginge nicht, nur wussten wir es gleich. Wenn ihr viel an der Sache liegt, was würde dann aus euch? Ich gab ihr eins, sie gab ihm zwei, ihr gabt uns dreimal vier. Jetzt sind sie hier, er steht dabei, doch alle gehörten erst mir. Wird ich und sie vielleicht darein, verwickelt und verfahren, vertraut er dir, sie zu befreien, gerade wie wir waren. Ich dachte schon in meinem Sinn, ehe sie den Anfall hätt, ihr wärt derjenige, der ihn, es und uns hindertet. Sagt ihm um keinen Preis, dass ihr die andern lieber waren, denn keine Seele außer dir und mir darf dies erfahren. »Das ist das wichtigste Beweisstück, das wir bis jetzt gehört haben«, sagte der König, indem er sich die Hände rieb. »Lasst also die Geschworenen...« »Wenn es einer von ihnen erklären kann«, sagte Alice. Sie war die letzten paar Minuten so sehr gewachsen, dass sie sich gar nicht fürchtete, ihn zu unterbrechen. »So will ich ihm 6 Dreier schenken. Ich finde, dass nicht eine Spur von Sinn darin ist.« Die Geschworenen schrieben alle auf ihre Tafeln, sie findet, dass auch nicht eine Spur von Sinn darin ist. Aber keiner versuchte, das Schriftstück zu erklären. »Wenn kein Sinn darin ist«, sagte der König, »spart uns das ja ungeheuer viel Arbeit. Dann ist es nicht nötig, ihn zu suchen. Und dennoch weiß ich nicht«, fuhr er fort, indem er das Papier auf dem Knie ausbreitete und es prüfend beäugte, »es kommt mir vor, als könnte ich etwas Sinn darin finden, wenn ich nur schwimmen könnt.« »Du kannst nicht schwimmen, nicht wahr?« wandte er sich an den Buben. Der Bube schüttelte traurig das Haupt. »Sehe ich etwa danach aus?« Was freilich nicht der Fall war, da er gänzlich aus Papier bestand. »Das trifft zu, soweit«, sagte der König und fuhr fort, die Verse leise durchzulesen. »Nur wussten wir es gleich. Das sind die Geschworenen. Natürlich, ich gab ihr 1, sie gab ihm 2. Jawohl, so hat er's mit den Törtchen gemacht, versteht sich.« »Aber es geht weiter. Jetzt sind sie hier«, sagte Alice. »Freilich, da sind sie ja. Er steht doch dabei«, sagte der König triumphierend und wies dabei zu den Törtchen auf dem Tisch und auf den Buben. »Nichts kann klarer sein. Dann wieder, ehe sie den Anfall hätt. Du hast nie einen Anfall gehabt, Liebe, glaube ich«, sagte er zu der Königin. »Niemals«, rief die Königin wütend und warf dabei der Eidechse ein Tintenfass an den Kopf. Der unglückliche kleine Wabbel hatte aufgehört, mit dem Finger auf seiner Tafel zu schreiben, da er merkte, dass es keine Spuren hinterließ. Doch nun fing er eilig wieder an, indem er die Tinte benutzte, die von seinem Gesichte herabtropfte, solange dies vorhielt. »Dann ist dies nicht dein Fall«, sagte der König und blickte lächelnd im ganzen Saal herum. Alles blieb totenstill. »'S ist ja ein Witz«, fügte der König ärgerlich hinzu. Sogleich lachten alle. »Die Geschworenen sollen ihr Urteil fällen«, sagte der König wohl zum 20. Male. »Nein, nein«, sagte die Königin. »Erst die Strafe, das Urteil der Geschworenen nachher.« »Dummer Unsinn«, sagte Alice laut. »Was für ein Einfall, erst die Strafe haben zu wollen.« »Halt den Mund«, sagte die Königin, indem sie purpurrot wurde. »Ich will nicht«, sagte Alice. »Schlag ihr den Kopf ab«, brüllte die Königin so laut sie konnte. Niemand rührte sich. »Wer fragt schon nach euch?«, sagte Alice. Unterdessen hatte sie ihre volle Größe erreicht. »Ihr seid nichts weiter als ein Spiel Karten.« Bei diesen Worten erhob sich das ganze Spiel in die Luft und flog auf sie herab. Sie schrie auf, halb vor Furcht, halb vor Ärger, versuchte sich abzuwehren und merkte, dass sie am Ufer lag, den Kopf auf dem Schoß ihrer Schwester, welche leise einige welke Blätter fortnahm, die ihr von den Bäumen herunter aufs Gesicht gefallen waren. »Wach auf, liebe Alice«, sagte ihre Schwester, »du hast wirklich lange geschlafen.« »Oh, und ich habe einen so merkwürdigen Traum gehabt«, sagte Alice, und sie erzählte ihrer Schwester, so gut sie sich erinnern konnte, all die seltsamen Abenteuer, welche ihr eben gehört habt. Als sie fertig war, gab ihre Schwester ihr einen Kuss und sagte, »Es war ein sonderbarer Traum, das ist gewiss, aber nun lauf hinein zum Tee, es wird spät.« Da stand Alice auf und rannte fort und dachte dabei, und zwar mit Recht, dass es doch ein wunderschöner Traum gewesen sei. Aber ihre Schwester blieb sitzen, wie sie sie verlassen hatte, den Kopf auf die Hand gestützt, blickte in die untergehende Sonne und dachte an die kleine Alice und an ihre wunderbaren Abenteuer, bis auch sie auf ihre Weise zu träumen anfing. Und dies war ihr Traum. Zuerst träumte sie von der kleinen Alice selbst. Wieder sah sie die kleinen Händchen zusammengefaltet auf ihrem Knie und die klaren, sprechenden Augen, die zu ihr aufblickten. Sie konnte selbst den Ton ihrer Stimme hören und das komische Zurückwerfen des kleinen Köpfchens sehen, womit sie die einzelnen Haare abschüttelte, die ihr immer wieder in die Augen kamen. Und je mehr sie zuhörte oder zuzuhören meinte, desto mehr belebte sich der ganze Platz um sie herum mit den seltsamen Geschöpfen aus dem Traum ihrer kleinen Schwester. Das lange Gras zu ihren Füßen rauschte, als das weiße Kaninchen vorbeihuschte, die erschrockene Maus plätscherte durch den nahen Teich, sie konnte das Klappern der Teetassen hören, wo der Faselhase und seine Freunde ihre immerwährende Mahlzeit hielten und die gellende Stimme der Königin, die ihre unglücklichen Gäste zur Hinrichtung schickte, wieder nieste das Ferkelkind auf dem Schoße der Herzogin, während Pfannen und Schüsseln rundherum in Scherben brachen. Wieder erfüllten der Schrei des Greifen, das Quietschen des Griffels der Eidechse und das Stöhnen des unterdrückten Meerschweinchens die Luft und vermischten sich mit dem Schluchzen der unglücklichen falschen Schildkröte in der Entfernung. So saß sie da, mit geschlossenen Augen, und glaubte fast, sie sei im Wunderland, obgleich sie ja wusste, dass, sobald sie die Augen öffnete, alles wieder zur alltäglichen Wirklichkeit werden würde. Das Gras würde dann nur im Winde rauschen, der Teich mit seinem Plätschern, das Wogen des Schilfes begleiten, das Klappern der Teetassen würde sich in läutende Kuhglocken verwandeln und die gellende Stimme der Königin in die Rufe des Hirtenknaben. Und das Niesen des Kindes, das Geschrei des Greifen und all die anderen besonderen Töne würden sich, das wusste sie, in das verworrene Getöse des geschäftigen Gutshofes verwandeln, während sie, statt des schwermütigen Schluchzens der falschen Schildkröte, das wohlbekannte Muhen der Kühe hören würde. Endlich malte sie sich aus, wie ihre kleine Schwester Alice in späterer Zeit selbst erwachsen sein würde und wie sie durch alle reiferen Jahre hindurch das einfache, liebevolle Herz ihrer Kindheit bewahren und wie sie andere kleine Kinder um sich versammeln und deren Blicke neugierig und gespannt machen werde mit manch einer wunderbaren Erzählung, vielleicht sogar mit dem Traum vom Wunderland aus alten Zeiten. Und wie sie alle ihre kleinen Sorgen nachfühlen, sich über alle ihre kleinen Freuden mitfreuen werde, in der Erinnerung an ihre eigene Kindheit und an die glücklichen Sommertage. Musik.